Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso bhagava arahaṃ samma sambuddho vinja charana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manusanaṃ buddho bhagava ti svākhāto bhagavatā dhammo sandīthiko akāliko ehipassiko opanayiko paccattaṃ veditabbo viñuhi ti supatipanno bhagavato sāvakasaṅgho ucupatipanno bhagavato sāvakasaṅgho ඥායපතිපන්නෝ භගවතෝ සාාවක සංගෝ සාමීචි පතිපන්නෝ භගවතෝ සාාවක සංගෝ යදිදාං චතාරි පුරිසයුගානි අට්ඨ පුරිස පුගලා ඒස භගවතෝ සාාවක සංගෝ ආහුනෙයෝ පාහුනෙයෝ දක්ෂිනෙයෝ අංජලී කරණීයෝ අනු තරං පුඤ්ඤක්ඛේතං ලෝකසා තේවං බුද්ධං සරණථානං ධම්මං සංඝං ච භික්ඛවෝ භයං වා චම්පිතත්තං වා ලෝමහංසෝ නහෙසති යති. Heute fangen wir an mit Maha Asapura Sutam. Was ist Nummer 39 in den mittleren Sammlungen von den Buddha-Reden? Wie ich schon gestern erwähnt habe, ich habe diese Sutta ausgewählt, in dem es den Weg, den wir hier üben, den Weg von graduellen Realisierung von Dhamma. Wie Sie wissen, in der buddhistischen Lehre, es gibt verschiedene Traditionen. Manche Traditionen, so zum Beispiel Zen, lehren dann von Verständnis, von Ziel, dann Verständnis von dem Wege oder von den Ursachen von Realisierung des Zieles. Die Theravada betont, dass man die Ursachen versteht und durch Verständnis von den Ursachen dann kommt man zur unmittelbaren Realisierung von dem Ziel. Das ist der Weg, das auch hier erklärt ist. Damit man die Realisierung versteht, muss man genau auch verstehen die Ursachen der Realisierung. Und verstehen heißt nicht nur intellektuell verstehen, sondern auch erleben. Indem der Buddha ist einer, der genau Yatha Kari Tatha Vadi, einer, der spricht genau das, was entspricht dem, was er macht. In diesem Sinne, wenn man Realisierung haben möchte, muss man nicht nur reden, sondern machen die Sachen, die hier erklärt sind. Indem man sie nur lernt, wird man sie nicht im wahren Sinne erleben können. Nur wenn man sie lernt und erlebt, dann werden sie den erwünschten Ziel haben können, das ist die Transformierung von Persönlichkeit im Sinne von Dhamma. So fangen wir an. Und wie wir wissen, jedes Gespräch von Buddha, jede Rede von Buddha, der Buddha spricht nicht, wenn es einen passenden Grund dafür ist. Und was ist jetzt der Hintergrund? Damit man die Weisheit von Buddha versteht, muss man auch der Hintergrund von den Lehren, die er gegeben hat, verstehen. Und was ist der Hintergrund? Das steht natürlich nur in den Kommentaren, die in Pali erhalten sind. Leider die Kommentaren zu den Agamas sind nur in Pali verhalten, in anderen Sprachen nicht. Der Hintergrund hier ist, dass in dieser Ortschaft Asapura, Asa heißt wörtlich Ashwa, also Pferd, und Pura heißt Stadt, Stadt der Pferde. Kann man übersetzen, wenn man unbedingt übersetzen will. Hier haben sie nicht übersetzt. Die Laienanhänger in dieser Stadt, so wie in Kurulande, so auch hier, die Laienanhänger waren leidenschaftliche Studenten von der Lehre und nicht nur Studenten, auch Übenden von der Lehre von Buddha. Indem sie leidenschaftlich die Lehre von Buddha gelernt haben, waren sie natürlich auch sehr freigebig für die Gemeinde und haben die Gemeinde mit allen Mitteln unterstützt. Das ist der Grund, warum der Buddha wollte, dass die Laienanhänger in dieser Ortschaft auch nicht nur einfach geben, aber dass sie auch verstehen, was eigentlich einen Asket oder einen, der sich bemüht, die Lehre von Buddha zu absorbieren, was ihm eigentlich einen wahren Asket macht. Das ist dann erklärt in dieser Ortschaft. Im ganzen Kanon haben wir nur 2 Suttas, die der Buddha in dieser Ortschaft gesprochen hat. Das ist eben diese Maha Asapura Sutta. Maha heißt große. Und Chula Asapura Sutta. Das ist Sutta Nummer 40. Das folgt nach Maha Asapura Sutta. Beide Suttas haben eigentlich sehr ähnliches Thema, das behandelt wird von anderen Aspekt. In diesem Maha Asapura Sutta, der Buddha erklärt, was ein Shramana oder Samana, einer, der Yoga übt, heißt in Pali oder Sanskrit Samana oder Shramana. Shramana ist von dem Sanskrit-Wurzel Shram, was heißt sich bemühen, sich Mühe gibt. Man kann nur etwas von Dhamma verstehen, indem man sich Mühe gibt. Deswegen einer, egal ob er ein Mönch ist oder ein Laie ist, einer, der wirklich Lehre lernen möchte, ist einer, der sich Mühe gibt. Shramana, dann, das ist die Ursprungbedeutung von dem Wort Samana. Die dann technische Bedeutung ist einer, der Welt entsagt hat. Oder einer, der nicht genau einer der Welt entsagt hat, einer, der alles macht, um die Lehre zu verwirklichen oder im Yoga zu verwirklichen. Dieses Wort bezieht sich auch auf nicht nur auf Buddhisten, die sich Mühe geben, die Lehre zu realisieren, aber auch auf alle anderen Asketen, die in Yoga Realisierung suchen. Also hier wendet sich der Buddha an die Mönche, aber eigentlich wendet sich auch an die Laien, indem er erklären möchte, was einem Samana macht. Nicht nur nach dem Wort, sondern nach den Taten, indem man, genau wie man spricht, man soll auch tun. Nur jener, der, wie er spricht, auch so tut, ist dann Shramana im wahren Sinne. In diese Sutta dann wird der graduelle Weg zur Realisierung und Realisierung dann ist, heißt, in, wie in den Sutten erklärt wird, so Samyutta Nikaya zum Beispiel, einer, der Samana ist im Buddhismus, ist einer, der sich übt in den achtfachen, edlen Pfad. Das ist die spezifische Bedeutung von Samana im Buddhismus. Indem jemand sich übt in den achtfachen, edlen Pfad, dass die Adi Sila, Adi Samadhi, Adi Panya, die Lehre von Sila, Samadhi und Panya zusammenfasst, indem man diese zusammen realisiert, wird man auch die Früchte von Samana Weg, von Weg von Bemühung realisieren können. Und die Früchte von Samana, die Früchte von Bemühung ist dann, wie wir wissen, ist dann der Zustand von geläutertem Geist. Und die Stufen von Samana Weg ist nichts anderes als Stufen von Läuterung des Geistes. So soll man verstehen. Also indem man Samana ist, ist man einer, der sich Mühe gibt, eigenen Geist zu läutern und er macht alles, um das zu erreichen. Das ist dann wahre Sinn von Samana. Wie die Studenten von indischer Kultur wissen, in Indien gab es und im gewissen Sinne bis heute gibt es zwei Sorten von Kulturen. Sogenannte Samana-Kultur, die Kultur von Asketen oder von denen, die sich bemühen, Moksha oder Befreiung von Leiden zu verwirklichen und Kultur von Brahmanas, von denen, die in Einklang mit den Vedas die Taten und Rituelle üben und predigen. Diese Kulturen haben sich zusammen ergänzt in der Tat und die dann stehen für Reichtum von ganzer indischer Kultur. Und hier, Buddha spricht vom Hintergrund, ist, der Buddha wird erklären, die wahre im Sinne von Buddhismus, was ist dann wahre Bedeutung von Shramana und von dem ganzen Shramana-Kultur in buddhistischen Auffassung. Das ist dann der Hintergrund. Und der Buddha spricht so, wie er spricht, indem er nicht nur an die Mönche, die hier adressiert werden, aber auch besonders für die Laien erklären möchte, was ein Samana macht. Also einer, der sich wahrlich bemüht und der auch wahrlich realisiert. Wie der Zustand von einer, der wahrlich realisiert, ist dann erklärt in nächste Sutta, dann Chula Asapura Sutta, die kleine Sutta vor Asapura. Hier haben wir große Sutta von Asapura. In kleine Sutta von Asapura, Buddha spricht von den Befleckungen des Geistes, die dann beseitigt werden durch den Pfad und über die Übung von den vier Brahma-Viharas, vier göttlichen Zuständen des Geistes, die dann auf natürliche Weise mit Verwirklichung von den Bemühungen zur Realisierung verbunden sind, die dann natürlich mit Bemühung um Läuterung des Geistes verbunden sind. Also Metta, Karuna, Mudita, Upekha, Liebe, Mitgefühl, sympathische Freude und Gleichmut, sagt man. Gleichmut. Okay. Je mehr man dann den richtigen Pfad übt, desto klarer kommen diese zum Ausdruck. Und dann sind die mit Inhalt von Befreiung nicht zu trennen. So, ich habe zwei verschiedene Übersetzungen, von deutsche Übersetzungen von dieser Sutta. Eine, das Sie haben, das ist von Neumann. Neumann, die Übersetzung von Neumann liest sich sehr gut, sehr schöne Sprache, sehr poetisch, aber ist sehr freie Übersetzung, sozusagen für damit die Sprache schön wird. Er kümmert sich nicht so viel um die unpräzise Übersetzung. Andere Übersetzung, die ist aus dem Englischen, die ich hier habe, Übersetzung von Bhikkhu Bodhi, die einfach hier verdeutscht ist. Aber wie wir wissen, von zweiter Sprache in dritte Sprache, wenn man übersetzt, gibt es immer Probleme. Und beide Übersetzungen haben in der Tat Probleme. Und ich werde nicht, indem wir beschäftigen uns nicht mit der Sprache, ich werde mich nicht besonders da Mühe geben, die Übersetzungen zu verbessern. Aber wenn es nötig wird, werde ich doch sagen. Dann ich lese am Anfang die Übersetzung, die ich hier habe, damit Sie vergleichen können mit Ihren Übersetzungen. Dann haben Sie vielleicht ein bisschen genaueren Bild, wovon gesprochen wird. Indem die Übersetzung, die Sie haben, ist eine sehr freie Übersetzung. Die Übersetzung, die ich habe, ist so. So habe ich gehört. Wer gehört hat, natürlich wissen wir, der Ananda hat gehört. Einmal hielt sich der Erhabene im Land der Angena, was hier mit Bengalen übersetzt wird, was nicht ganz geografisch richtig ist. Wer jemand, der sich mit indischen Geschichte beschäftigt hat, weiß, dass Anga ist mehr, was heute ist, Ostbihar, auch dann Teil von Westbengal, aber Ostbihar tatsächlich. Das ist, wo heute Mongir liegt und so weiter, das war wahrscheinlich die Hauptstadt von diesem Reich, das dann durch Magadha in Magadha absorbiert wurde. Dann der Erhabene im Land der Angener auf bei einer Stadt der Angener namens Asapura. Dort richtete er sich folgendermaßen an die Bhikkhus. Ihr Bhikkhus, ehrwürdiger Herr, ehrwürdeten Sie. Der Erhabene sagte dieses. Das ist, brauchen wir nicht zu erklären, das ist ganz klar, kommt in jeder Sutta vor. Das ist der Hintergrund. Mönche, Mönche, ihr Bhikkhus, so nennen euch die Leute wahr. Mönche, Mönche, ich habe schon gesagt, hier übersetzt Samana. Und Samana wörtlich heißt jemand, der sich Mühe gibt. der sich Mühe gibt, die Befreiung zu realisieren. Und wenn ihr gefragt werdet, was seid ihr, behauptet ihr, Mönche zu sein. Da ihr als solche bezeichnet werden und behauptet, solche zu sein, solltet ihr auch so üben. Was bedeutet das? Wichtig ist, dass die Bezeichnung und die Bedeutung soll, wie ich schon gesagt habe, miteinander gehen. In die Zeichen von einem verwirrten Geist ist eben, dass die Bezeichnung und Bedeutung nicht miteinander stimmen. Die großen Philosophen in der Geschichte und die großen Yogis auch, auch einschließlich Buddha, haben sich immer bemüht, die wahre, dass die Bezeichnungen und die Bedeutungen miteinander stimmen. Und das kann man nur dann machen, wenn man die Bedeutungen auch realisiert. Durch Realisation von den Bedeutungen werden nur dann die Bedeutungen mit den Bezeichnungen stimmen. Deswegen der Tathagata ist genannt einer, der genauso macht, wie er spricht. Alles, was er spricht, hat er selbst erlebt. Und er spricht die Vinaya in Bezug auf die Fehler, die die Mönche machen. Er spricht Suttas in Bezug auf konventionelle Wahrheiten in der Welt. Und er spricht Abhidhamma in Bezug auf die wahre Bedeutung der Lehre. Diese drei ergänzen sich und sind dann Inhalt von allen Buddha-Lehren. Also konventionelle und das überweltliche oder erste Wahrheit und konventionelle Wahrheit sollen miteinander sich ergänzen. Das ist die tiefe Bedeutung auch von der Buddha-Lehre. Deswegen gibt der Buddha sich so viel Mühe, dass die Bezeichnungen, die nur konventionell sein können, stimmen mit der wahren Bedeutung. Wir wollen uns mit jenen Dingen beschäftigen und uns in jenen Dingen üben, die einen zum Mönch machen. Was heißt das? Das ist nichts anderes als Adi Sila, Adi Samadhi, Adi Panya, das in diesem Sutta erklärt wird. Die Übung in Moralität oder Disziplin von Moralität, Disziplin von Samadhi und Disziplin von Weisheit. Die einen zum Mönch machen, Mönch übersetzt, wie ich sage, Shramana, du einen, der sich bemüht, wahrlich bemüht, im Sinne, wahren Sinne von Bemühung, das hier erklärt ist, und zu einem wahren Brahmanen. Wie wir wissen, Brahman in der indischen Gesellschaft ist einer, der die Wahrheit der Vedas übertragen soll. Aber was im Buddhismus Brahman bedeutet, ist einfach der Höchste. Und der Höchste ist niemand anderes als der, der die Wahrheit verwirklicht hat. Und nach der buddhistischen Lehre, wer die Wahrheit verwirklicht hat, ist niemand andere als der Arahat oder der Buddha selbst. Also im Buddhismus Brahman bedeutet einer, der die Lehre realisiert hat. Dass unsere Bezeichnung zutreffend und unser Anspruch echt sein möge. Und dass die Dienste jener, deren Roben, Almosen, Speise, Lagerstätte und Medizin, das sind die vier Sachen, die die Laien den Mönchen offen. Wir benutzen ihnen große Frucht und Nutzen bringen werden und dass unser Auszug in die Hauslosigkeit nicht umsonst, sondern fruchtbar und nützlich sein wird. Nützlich, Saudrava, nützlich kann man lieber übersetzen, das bringt Wachstum, indem man Gabe gibt denjenigen, die würdig sind, und der Buddha wird erklären, wer ist würdig, wer sich richtig Mühe gibt, egal ob er ein Mönch ist oder ein Laie. Wenn er Mönch ist, dann natürlich, und gibt sich richtig Mühe, dann ist er jemand, zu dem Gabe wird fruchtbar sein und wird zu Wachstum, Wachstum in der Lehre bringen. Und jetzt kommen die Sachen ein nach dem anderen, was einen zu Shramana machen, was einen zu einem, der sich richtig bemüht, machen. Diese Sachen muss man unbedingt verstehen, damit man erfolgreich meditiert. Wenn man sie nicht verstanden hat, auch wenn man sich Mühe gibt, wird man nicht erfolgreich meditieren können. Deswegen diese Sachen sind sehr, sehr wichtig. Nach der buddhistischen Lehre nach, wenn man Realisierung erreichen möchte, unbedingt muss man in eigene Kontinuität des Geistes, in eigenen Geist, sogenannte Charana Bija und Vidya Bija haben, die Samen von richtigen Handeln und die Samen von Weisheit. Ohne dass man in eigenem Geist Samen von richtigem Handeln und von Weisheit hat, auch wenn man sich Mühe gibt, diese Mühe wird nicht erfolgreich sein können. Und die 15 Sorten von Samen von rechten Verhalten oder von sind eigentlich hier zusammengefasst. Und diese Samen von richtigen Verhalten dann ist die Grundlage für Weisheit, was am Ende kommt. Und natürlich die wahre Bedeutung von der buddhistischen Lehre, im Ziel der buddhistischen Lehre, ist natürlich Weisheit. Nur durch Weisheit wird der Geist geläutert. Geläutert im Sinne, dass diese Läuterung bleibt und nie wieder weggeht. Das schafft man nur durch Weisheit. Und durch rechte Verhalten, das zusammengesetzt wird als 15 Sorten von rechten Verhalten, das ungefähr auch hier erklärt wird, von 1 bis zur Übung der Jhanas, das ist dann nichts anderes als richtige Verhalten. Richtige Verhalten ist dann die Voraussetzung für Weisheit. Dann fangen wir an. Was ist die erste, das erste Ding, erste Sache, erste Dhamma, was einer, der sich erfolgreich Mühe für Verwirklichung geben möchte, realisieren soll? Wir lesen: Und was ihr Bhikkhus sind die Dinge, Dinge hier übersetzt, Dhamma. Dhamma, wie die Studenten von Buddhismus wissen, hat viele, viele Bedeutungen im Buddhismus. Mehr als 30 Bedeutungen kann man mit dem Wort Dhamma verbinden. Deswegen ist es sehr schwierig zu übersetzen. Man kann mit Phänomene oder man kann mit Dinge, die Bedeutung hier ist Dinge, die zu Wahrheit oder die zu Verwirklichung führen. Und was ihr Bhikkhu sind die Dinge, die einen zum Mönch Samana, der einen zu einem, der sich richtig bemüht, die einen zu wahren Brahmanen machen. Bhikkhus, ihr solltet euch so üben. Ihr solltet so üben. Wir wollen von Schamgefühl, was heißt Schamgefühl? Hiri. Und der Scheu von falschen Tun erfüllt sein. Also Anfang von dem Weg zur Verwirklichung ist was? Hier wird erklärt, Anfang von Wege von Verwirklichung als Schamgefühl, Hiri und Furcht von üblen Taten. Woher kommen diese zwei, muss man sich fragen. In dem Verständnis von der Buddha-Dharma ist nichts anderes als Verständnis von bedingten Entstehung. Lernen von der Lehre von Buddha ist Lernen von bedingten Entstehung. Deswegen muss man immer überlegen, wovon kommt Scham und Furcht von üblen Taten. Indem die Lehre von Buddha unterscheidet sich von den anderen Lehren in Verständnis, tiefen Verständnis von bedingten Entstehung. Was ist die bedingte Entstehung hier? Woher stammen diese Sachen, Scham und Furcht von üblen Taten, die in der buddhistischen Lehre, so Anguttara Nikaya, werden genannt Lokapala, die Dhammas, die unsere Welt schützen. Solange diese Dhammas in unserer Welt bleiben, sind die Wesen geschützt. Wenn sie verschwinden, und das haben wir in moderner Geschichte so klar erlebt, wenn sie verschwinden, dann einfach die Wesen sind nicht mehr geschützt. Und dann weiß man nicht mehr, wer der Lehrer ist, weiß man nicht mehr, wer die Mutter ist, weiß man nicht mehr, wer der Vater ist. So wird es erklärt. Also, indem diese zwei, Scham und Furcht von üblen Taten bleiben, sind die Wesen geschützt und sie können dann zur Wahrheit kommen. Was ist die Grundlage für diese? In der buddhistischen Lehre, die Grundlage für diese ist nichts anderes als Sadda. Sadda heißt in buddhistischen Sinne, Sadda heißt Okapana. Wie übersetzt man Okapana? Glaube, Vertrauen. Okapana heißt Vertrauen von dem Sanskrit-Wurzel Kalp, aber Vertrauen im buddhistischen Sinne heißt, dass man sich mit den Dingen arrangiert hat. Kalp heißt arrangieren, aber nieder. Dass man weiß, was ist die Ursache für Vertrauen. Nach der buddhistischen Lehre, so wird in den Suttas erklärt, Ursache für Vertrauen ist Verständnis von Leiden. Einer hat Vertrauen, indem er, ich vermute, wir haben uns hier getroffen, indem wir etwas, klein bisschen von Leiden erfahren haben, indem wir etwas von Leiden, klein bisschen von Leiden erfahren haben, haben wir Vertrauen, oder ein bisschen Vertrauen. Deswegen treffen wir uns in solchen Orten. Und Wie wird dann Vertrauen manifestiert? Nach der buddhistischen Lehre, dieses Vertrauen wird eben manifestiert durch Scham und Furcht von üblen Taten. Und durch Sati, Achtsamkeit. Vertrauen führt dann zu Achtsamkeit, zu Scham und zu Furcht von üblen Taten. So ist die Reihenfolge, so ist die bedingte Entstehung. Und was ist dann Scham? Was ist die Ursache für Scham? Die Ursache für Scham ist, dass man hat Atta-Garava. Man hat Hochachtung für sich selbst. Das ist die Ursache für Scham. Bitte verbinden Sie das mit Vertrauen und mit Übung von Achtsamkeit. Indem man Hochachtung für sich selbst hat, wird man auch Vertrauen haben und wird man auch Achtsamkeit üben können. Und was ist dann Ursache für Otapa, was hier übersetzt wird als Scheu von falschem Tun oder Furcht von falschem Tun? Nichts anderes als Hochachtung für die anderen. Also diese zwei, die schützen unsere Welt, die zwei Dhammas, die schützen unsere Welt, indem sie da sind, werden die Lehrer immer Lehrer, die Mutter wird immer Mutter, Vater wird immer Vater und so weiter, sind basiert auf Hochachtung für sich selbst und Hochachtung für die anderen. Bitte reflektieren Sie darüber, das ist sehr wichtig, besonders in dieser Welt, dass wir das richtig verstehen. In der Abhidhamma gibt es ein Beispiel, eine Illustration dafür, was Heri Otapa oder Scheu und Schamgefühl, Schamgefühl und Scheu von üblen Taten, wie man das verstehen hat. Und was ist Gleichnis? Die Heri oder Schamgefühl, Schamgefühl ist verglichen mit einem Mädchen mit guten Familie. Ein Mädchen von guter Familie wird nicht übel machen, indem sie sich hochschätzt. Und was ist dann Otapa, Scheu von falschem Tun oder Furcht von falschem Tun? Es ist wie eine Kurtisane oder Hetäre oder Prostituierte oder wie man es übersetzen kann. Was die Hetäre oder Prostituierte wird nicht was Falsches tun, indem sie Angst hat von den anderen, dass sie dann verliert, die durch falsche Taten verliert sie dann ihre Möglichkeit, Lebensbewerb zu treiben. Also diese zwei sind dann Anfang von richtigen Streben, indem man auf Grundlage von Vertrauen, Vertrauen in die Lehre, im buddhistischen Sinne, was sind die Objekte von Vertrauen? Das sollte man verstehen. Die Objekte von Vertrauen, wenn man Vertrauen haben möchte im buddhistischen Sinne, was glaubt man da? Die Abhidhamma erklärt, man hat Vertrauen in buddhistischen Sinne, indem man glaubt, Atha Saddheya Vatu. Atha Saddheya Vatu Ni. Wenn Plural. Das sind die 8 Dinge, die einer, der die Lehre von Vertrauen hat, in die Lehre von Buddha, glauben oder darüber überzeugt sein sollte. Was sind die 8 Dinge, die 8 Objekte von Vertrauen, das Grundlage für richtige Bemühung ist? Erste, das haben Sie gestern die Zuflucht genommen, Buddha, Dhamma, Sangha, die Qualitäten von Buddha, Dhamma und Sangha, die wir am Anfang rezitiert haben. Was kommt dann? Sehr wichtig zu verstehen, die vergangene 5 Aggregate von Existenz, die gegenwärtige 5 Aggregate von Existenz, die zukünftige 5 Aggregate von Existenz, so lange die Ursachen für weltliche Existenz da sind. Dann die Lehre von Paticca Samuppada, Pratitya Samuppada, von bedingten Entstehung, die diese 5 vergangene Aggregate von Existenz, 5 gegenwärtige Aggregate von Existenz und die 5 zukünftige Aggregate von Existenz in ein Kontinuum bringt. Und was noch? Die Sikkhapadas, die Lehren, die Varita und Charita. Was heißt Varita und Charita? Was der Buddha gelehrt hat, was wir vermeiden sollen und was wir üben sollen. Das sind die Sikkhapadas, die Dinge, die der Buddha gelehrt hat. Indem wir uns in der Lehre üben, wir üben uns in Charita und Varita, in das, was gemacht werden soll und in das, was vermieden werden soll. So soll man verstehen. Also, Vertrauen von einem Buddhist ist Vertrauen in diesen 8 Objekten von Vertrauen. Und diese Vertrauen in 8 Objekten von Vertrauen dann bringt natürlich Sila zu Ausdruck. Und indem man sich in Sila übt, in Moralität übt, ist es, weil man Schamgefühl und Scheu von falschen Taten hat. Indem man glaubt, dass die guten Taten zu guten Folgen führen und die schlechten Taten nur zu schlechten Folgen führen können. Egal, ob bald oder später, das Gute, wenn man es versteht, kann nur gut bringen und das Schlechte kann nur schlecht bringen. Und die Wesen werden Wesen im Sinne, dass man von Guten und Schlechten, zwischen Guten und Schlechten unterscheiden kann. Das ist Definition von Wesen. In dem Sinne, dass man zwischen Guten und Schlechten unterscheiden kann, kann man dann Leiden vermeiden und wahres Glück erfahren. Sonst nicht. Und die Verantwortlichkeit bleibt dann bei den Wesen. So, das ist dann kurz gesagt, erste, wenn man erfolgreich meditieren möchte, und meditieren ist nichts anderes als Läuterung des Geistes, man muss sich in diesem Schamgefühl und Furcht von dem falschen Tun gründen. Die Lehre von Samadhi Und die Lehre von Weisheit ist in diesem Scham und Furcht von schlechten Taten gegründet. Damit ist es genug, so viel ist bereits geschafft, das Ziel des Mönchsein oder Samana sein, wie ich sage, Ziel von einem, der sich richtig bemüht, ist erreicht. Es gibt für uns nichts mehr zu tun und ihr ruht euch zufrieden damit, ihr Bhikkhus, ich informiere, okay, informiere oder ich einfach sage euch, ich verkunde euch, ihr, die ihr nach dem Status eines Sramana, nicht Mönch hier, einem, der sich nach der Bezeichnung von einem, das sich richtig Mühe gibt, strebt, verfällt nicht das Ziel des Sramana-Seins, wenn es noch mehr zu tun gibt. Also wenn man schon dieses, die zwei Lokapalas, die zwei Sachen, die Welt, und Welt ist nichts anderes als ich, ich ist Welt, die uns schützen und Welt schützen, wenn man diese zwei hat, ist das genug? Nee, ist gar nicht genug. Das ist nur Anfang. Man muss sich weiter Mühe geben. Und indem man sich weiter Mühe gibt, was macht man? Als zweite kommt, was gibt es noch zu tun? Also Nummer zwei. Bhikkhus, also Sramanas, die sich richtig Mühe geben. Ihr solltet euch üben, unser körperliches Verhalten soll geläutert, klar und offen. Geläutert, Parisuddho, klar und offen, tadellos. Tadellos ist Chidava, tadellos ist nicht wirklich tadellos. Es soll, Bedeutung ist, es soll unaufgehört. Diese Läuterung von den Taten vom Körper soll unaufgehört, ohne Unterbrechung geübt werden. Und es soll erweitert werden. Erweitert durch was? Durch Weisheit natürlich. Klarheit kommt von Weisheit. Und in der Tat, in den Agamas, die Übung von Moralität ist auch erklärt als Übung von Weisheit. So Subha Sutta und so weiter. Und beherrscht sein. Beherrscht heißt Samvuto. Das heißt, was wir gesagt haben, diszipliniert sein. Die Disziplin von Läuterung durch Disziplin auf Ebene von Moralität kann man die unheilsame Taten von Körper und Sprache vermeiden. Aber wenn man nur auf Ebene von Sila Disziplin übt, kann man nicht unheilsame Taten von Geist beseitigen. Es ist nicht möglich. Diese Disziplin hat nicht genug Kraft. Wir können, indem man übt, Gierlosigkeit, indem sie Anapanasati üben und noch nicht Samadhi haben, üben sie auch sozusagen Disziplin von Sila, indem sie vermeiden unheilsame Gedanken, indem sie sich an Einatmen und Ausatmen konzentrieren, ist das auch Disziplin im Sinne von Sila. Indem sie sich an Atmen konzentrieren, vermeiden sie die Verblendung und auch vermeiden sie Gier und Hass. Aber, wie Sie wissen, solange Sie nicht in Samadhi sind und solange Sie nicht die Lehre unmittelbar verwirklicht haben, obwohl Sie sich an Atmen konzentrieren, unheilsame Gedanken fließen weiter. Haben Sie solche Erfahrungen gemacht? Was heißt das, dass du durch diese Disziplin im Sinne von Sila, Tat, was heißt technisch Tat Anga Bahana, die Läuterung im Sinne von Gegensätze, wenn man sich ärgert, man übt Metta, wenn man Begierde hat, man übt Achtsamkeit an 32 körperliche Teile, an das Unschöne. Wenn man zu viele Gedanken hat, die immer strömen, man übt Anapanasati und so weiter. Das ist dann auch Disziplinieren des Geistes im Sinne von Sila. Diese Disziplin läutert dann auch natürlich Taten des Geistes, aber es hat keine Kraft wirklich, die üble Taten von Geist zu vermeiden. Aber es hat genug Kraft, alle üble Taten von Körper. Was sind die üble Taten von Körper? Das muss man richtig verstehen, damit man diese Teile versteht. Das ist nichts anderes, als was sie die Sila genommen haben, nicht töten, nicht stehlen und nicht Kame Sumichachara, wie heißt das? Falsche sexuelle Beziehungen. Diese drei sind dann die zusammenfassen, die üblen Taten von Körper. Indem man Disziplin von Sila übt, werden sie gecheckt und kommen nicht zustande. Aber die unheilsamen Gedanken setzen fort. Die unheilsamen Gedanken können nur im Zustand von Samadhi dann verschwinden. Solange Zustand von Samadhi ist, kein Platz für unheilsame Gedanken. Das ist dann Disziplin von Samadhi. Samadhi hat Kraft, nicht nur unheilsame Taten von Körper, von Sprache zu beseitigen. Es hat auch Kraft, alle unheilsame Taten von Geist zu beseitigen, solange man in Samadhi ist. Aber wenn man aus Samadhi herausgetreten ist, können wieder die unheilsamen Taten kommen. Deswegen, wenn man definitiv die unheilsamen Taten beseitigen möchte, muss man dann sogenannte Anasava-Disziplin üben. Anasava heißt Disziplin, die ohne Einflüsse von Unheilsamen ist. Und das erreicht man nur durch Verwirklichung in Vipassana. Durch unmittelbare Erkenntnis und Vertiefung in das Wahre, in das nicht zusammengesetzte. Also Weisheit natürlich hat zwei Aspekte. Weltliche Weisheit, die Voraussetzung ist, und dann überweltliche Weisheit. Die überweltliche Weisheit, dann kann alle Unreinheiten des Geistes für immer beseitigen. Und weltliche Weisheit ist die Voraussetzung dafür. Also das sind die Stufen von Disziplin. Jetzt sprechen wir über Disziplin im Sinne von Moralität. Disziplin im Sinne von Beseitigung von den unheilsamen Zuständen durch Übung von Gegensätzen. Indem man sich in Begierlosigkeit übt und Begierlosigkeit kommt zu Ausdruck, wie indem man nicht stellt und so weiter. Indem man sich in Hasslosigkeit übt, wie kommt Hasslosigkeit zum Ausdruck, indem man nicht tötet und so weiter. Läutet man den Geist im Sinne von Disziplin aufgrund von Übung von Gegensätzen. Das ist dann zweite. In diesem Sinne, man kann sagen, dass Disziplin ist das Ganze von der buddhistischen Lehre. So in diesem Sinne wird auch in Dhammapada gesagt, Sabbata samvuto bhikkhu sabba sabam dukkham payati. Der Sramana, der jemand, der sich bemüht, im Sinne, dass er überall diszipliniert ist, der ist einer, der völlige Beseitigung von Leiden erreichen kann. Deswegen, der Buddha sagt, die Disziplin von Kayena Samvara Sadhu, Sadhu Vachi Samvara, die Disziplin von Taten, von Körper, ist Sadhu, Disziplin, ist gut, Disziplin in Taten von Sprache ist gut, Disziplin in Taten von Geist ist gut. Alle Disziplinen von sechs Sinnen sind gut. Nur jemand, der völlig diszipliniert ist, kommt zu völliger Beseitigung von Leiden. Und was hier dann erklärt ist, am Anfang ist Disziplin im Sinne von Beseitigung von den Unreinheiten des Geistes im Sinne von eben von den Gegensätzen. Durch Nichttäten dann beseitigt man Hass, durch Nichtstellen beseitigt man Begierde, sexuelle Abstinenz auch natürlich, oder richtige Sexualität beseitigt man Begierde auch. Und jetzt kommen wir zu dritten Punkt, und das ist Samvara, also Disziplin von der Sprache. Wir brauchen nicht alles zu lesen, es ist genau, was im ersten Falle gesagt wird, wird auch im zweiten Falle gesagt. Wenn jemand diszipliniert im Körper ist und wenn man Schamgefühl und Scheu von falschen Taten hat, ist das genug? Nein, nicht genug. Es ist, man muss sich weiter Mühe geben. Das ist nur der Anfang. Wir müssen verstehen, wie alle diese Sachen, die hier erklärt sind, miteinander eng verbunden sind. Zum Beispiel in Potaliya Sutta wird gesagt, dass Täten, Stellen und so weiter, die unheilsame Taten von Körper und von Sprache, sind nichts anderes als Samyojana. Was heißt Samyojana? Samyojana heißt, wie kann man übersetzen? Fessel. Fessel, na prima. Das genau ist das. Diese unheilsame Taten, Mangel an Schamgefühl, Mangel an Furcht von schlechten Taten, unheilsame Taten von Körper, Sprache und Geist, ist nichts anderes als die Fesseln. Bitte denken Sie daran. Normalerweise, wir sprechen von 10 Fesseln, wir werden sie dann vielleicht später erklären, wenn wir zur Weisheit kommen. Diese 10 Fesseln oder 9 Fesseln unbedingt beseitigt werden müssen, indem man Freiheit von Leiden erreichen möchte. Und jetzt, wichtig ist zu verstehen, wie der Sariputta erklärt, was besonders wichtig für uns ist, damit wir diese Folge verstehen. Sariputta erklärt in Samyutta Nikaya, die Sinnen selbst sind kein Fessel. Die Objekte der Sinnen selbst sind kein Fessel. Nur wenn die Sinnen und die Objekte der Sinnen zusammenkommen, dann entstehen Fessel. So wie der weiße Ochse und der schwarze Ochse sind nicht gefesselt zusammen. Nur Joch zwischen den beiden wird dann sie fesseln können. Und wie kommt Fessel zustande? Da haben wir die Sachen erst, dass wir kein Schamgefühl und keine Furcht von üblen Taten haben. Zweitens, dass wir nicht die unheilsamen Taten von Körper vermeiden. Drittens, dass wir nicht unheilsame Taten von Sprache vermeiden. Und was sind die unheilsamen Taten von Sprache? Musa Avada, Pisuna Avada, Parusa, Sampala, Parvi, Übersetzungen, die Liege, Pisuna, Pisuna, zwei Zunge, wie sagt man Pisuna Vacha? Ist nicht erklärt hier, diese. Nein, nichts zu tun. Doppelzunge. Doppelzunge? Doppelzunge. Dass man einen anderen schämt, über ihn falsche redet, dass er so und so ist, damit man Ärger entstehen lässt und so. Wie sagt man das? Doppelte Zunge, ne? Doppelzunge. Ist okay, ne? Gute Übersetzung. Dann Farusa Vacha heißt die Gro. Wenn man jemanden schimpft, wenn man ja schimpfen, ja, Farusa heißt grobe Sprache. Und Sampalapa heißt die Sprache ohne Bedeutung. Einfach leere Rede. Plappern. Na prima. Genau so. Plappern. So, alle diese Sachen ist nichts anderes als Bindnis zu Samsara, Bindnis zu Leiden. So soll man verstehen. Nur dann wird man richtig verstehen können, die Einheit von der Disziplin von Sila, Samadhi und Panya. Dann als dritte, als vierte, haben wir vierte Bindnis zu Samsara, das wir verstehen müssen, sind dann die üble Taten von Geist. Was sind die üble Taten von Geist? Abhijalu, Vyapanachito und Michadittiko. Abhyajalu, man wird Begierde haben, man wird Vyapanachito, man wird Hass haben und man wird falsche Ansichten haben. Das sind die falschen Taten von Geist, die einen an Samsara binden. Also im wahren Sinne, Sila zu üben ist zu üben, diese 10 Kusala Kamapata, 10 heilsame Taten von Körper, Sprache und Geist und zu vermeiden 10 unheilsame Taten von Körper, Sprache und Geist. Wenn man also diese 10 falschen Taten tut, wird man an Samsara gebunden. Wenn man sie vermeidet, kann man dann erfolgreich Meditation üben. Samadhi, Disziplin und Weisheit, Disziplin werden dann erfolgreich. Das ist die Bedeutung hier. Und was noch wichtig ist, was ich die Verbindung mit achtfachen Pfad, edlen Pfad. Wir haben gesagt, jemand, der sich richtig übt, übt im buddhistischen Sinne der achtfachen edlen Pfad. Und diese, wie wir wissen, alle Taten sind in Geist basiert. Ohne Geist geschieht nichts. Und was ist Weisheit? Weisheit im Buddhismus heißt richtige Ansicht und richtige Denken. Und was ist richtige Denken? Richtige Denken heißt nicht Hass, nicht Gewaltlosigkeit und Nekama. Nekama ist das Gegenteil von Begierde, loslassen. Also diese Disziplinen von Körper, Sprache und Geist dann führen zu richtigem Denken. Und wenn man richtig denkt, wie wird es zum Ausdruck gebracht werden? Das kommt jetzt Nummer 5. Unsere Lebensweise soll geläutert werden, indem man so übt, wird man sich Mühe geben, Lebensweise zu läutern, indem man jeder im Sinne von bedingten Entstehung, niemand existiert in sich selbst. Was weltliche Existenz anbetrifft, alles ist verbunden. Und indem einer als Mönch leben kann oder als Schramana leben kann, er ist an andere angewiesen. Indem man sich richtig in der Lehre üben kann, als Laie oder als Mönch, ist man immer als andere angewiesen. Wenn man das versteht und hat verstanden auch die Wichtigkeit von den 4 Sachen, die vorher kommen, dann wird man sich Mühe geben, einen richtigen Lebenswandel zu führen im Sinne von Mönch oder im Sinne von einem Laie, indem man durch Lebensunterhalt niemanden Schaden bringt und nur versucht, durch das Lebenshandel, das man macht, im gewissen Sinne. Mönch ist auch nichts anderes als ein Beruf, das auch genauso in der Welt wichtig ist wie andere Berufe, sogar indem man an die Lehre von Buddha glaubt, ist das noch wichtiger. Man muss verstehen, dass indem man Mönch wird oder Laie wird und man ist immer an andere angewiesen und man macht, was man macht, im Sinne von Läuterung. Nicht um Schaden sich selbst und anderen zu bringen, sondern um Nützen. Nützen im Sinne von Dhamma. Das ist Vertrauen. Und wir haben gesagt, alle diese Dhammas, die kommen, sind basiert auf Vertrauen. Und Vertrauen ist basiert aus, wie wir schon erklärt haben, auf gewisse Verständnis von bedingten Entstehung. So, dann, wir brauchen nicht genau zu erklären, indem es nicht unbedingt mit unserer Aufgabe hier Meditation verbunden. Ich erkläre nicht, was die rechte Lebenswandel bedeutet für einen Mönch und für einen Laie. Das lassen wir einfach weg. Wichtig ist, wie zum Beispiel in Brahmajala Sutta erklärt wird, dass der Laie, wenn er die Mönche, der Laie, meist, die meisten Laien verstehen nicht viel von Disziplin von Samadhi und Disziplin von Weisheit. Aber sie verstehen alle von Disziplin von Moralität. Deswegen meisten sie über die Mönche, sie haben Ideen, dass sie gute Mönche sind oder schlechte Mönche sind, je nach dieser Disziplin von Moralität. Der Buddha wird auch, im Brahmajala Sutta wird gesagt, auch so geschätzt, dass indem er ist Perfektion von Moralität, wird er auch nach diesem, sein Lebenshandel ist immer rein. Er natürlich tut keine schlechten Taten in Körper und Sprache und Geist. Und die Laien dann denken, das ist dann die Größe von Buddha. Und der Buddha sagt, Aber das ist nur eine Kleinigkeit. Wenn man die volle Läuterung erreichen möchte, auf Grundlage von diesen Sachen, die gesagt sind, muss man noch weiter üben. Was kommt weiter, ist dann natürlich die festeste Grundlage für Meditation, ist das, was jetzt kommt. Indriyesu Gutadwara. Was übersetzt wird. Was ist aber ihr Mönche noch mehr zu tun? Die Tore der Sinne lasset uns hüten. Das ist sozusagen Anfang, erfolgreiche Anfang von Meditation und auch erfolgreiche Ende von Meditation. In der Tat, alles, was Gutes kommt, auch im Leben, auch in Meditation, kommt durch diese Disziplin von Hüten von den Toren der Sinne. Hüten von den Toren der Sinne kann nur erfolgreich werden, wenn man diese Voraussetzung hat. Wie ich schon gesagt habe, hier kommen diese fünf erste Sachen. Scham bis zu richtigen Lebenswandel. Und wenn man die übt, dann kann man richtig Sila üben. Und das Essenz von Sila ist nichts anderes als diese Disziplin von Hüten von den Toren der Sinnen. Wenn man erleuchtet ist, wenn man realisiert ist, werden die Tore der Sinne natürlich gehütet. Solange man nicht Arahat wird oder ein Buddha wird, die Aufgabe ist, die Tore der Sinne zu hüten. Und wenn die Tore der Sinne natürlich gehütet sind, das ist dann Zustand von Erwachung, Zustand von Realisierung, Zustand von Freiheit von Leiden. In Samyutta Nikaya gibt es Salayatanavaga, gibt es ein Sutta, das heißt Samudha Sutta, Sutta von großen Ozean, wo der Buddha sagt, ihr Mönche, Chakhu Samudho, Auge ist ein Ozean, großer Ozean. Yasa Vegamaya Rupa, dessen Wellen sind die Farben. Wenn man diese Wellen, Sahati, wenn man diese Wellen tolerieren kann, Tarati iti Uchati, der hat dieses große Ozean überquert. Genauso, ihr Mönche, die Ohren sind Ozean. Die Klänge sind die Wellen in diesem Ozean. Wenn jemand diese Wellen in Gestalt von Klängen tolerieren, ohne Bemühung, dann er hat überquert das große Ozean von Leiden. Und genauso für Nase, für Zunge, für Körper und was am wichtigsten ist, alle Sinnen sind gegründet in Geist. Also der Geist, ihr Mönche, ist nichts anderes als große Ozean. Die Geistesobjekte sind die Wellen in diesem Ozean. Wenn jemand diese Wellen tolerieren kann, hat er überquert das große Ozean. Dann ist er frei von Leiden. Also in diesem Sinne, diese Disziplin von Hüten von den Sinnen, ist Anfang, Mitte und auch Ende von dem Wege zur Realisierung. Und wie erklärt in Indriya Bhavana Sutta, das ist Sutta 152 in Majjhima Nikaya, diese Disziplin von den Sinnen, Behütung von den Sinnen, hat drei Schritte. Schritte von Putujana, von einem, der noch nicht die unmittelbar Objekt der Befreiung realisiert hat. Einer, der Seka ist, also einer, der schon unmittelbar Objekt der Befreiung realisiert hat, die Leerheit oder Soheit unmittelbar mit eigenem Körper erfahren hat, und dann Zustand von einem Arahat oder einem Buddha, der schon diese Disziplin von Hüten von den Sinnen verwirklicht hat. Er hat überquert die sechs große Ozeane. Was ist der Zustand von einem, der überquert hat die sechs große Ozeane? Er bleibt in Chal Anga Upeka, im Zustand von Gleichmut gegenüber sechs Objekten der Sinne. Was heißt Gleichmut in Bezug auf sechs Objekten der Sinne? Das heißt nicht, dass der Arahat oder der Buddha sich nicht freut. Sie freuen sich. Aber es gibt zwei Sorten von Upekha, von Gleichmut. Gleichmut im Sinne von neutralem Gefühl, dass man nicht angenehmes Objekt, nicht unangenehmes Objekt, sondern ein neutrales Objekt, das nicht im Sinne von angenehm oder nicht angenehm erfährt. Und andere ist Sankhara Upekha. Sankhara Upekha heißt, das heißt Tatra Majatata, da in der Mitte stehen. Das heißt, wenn man angenehme Objekt erfährt, man wird nicht angezogen. Wenn man unangenehmes Objekt erfährt, man wird nicht Abneigung spüren. Und wenn man neutrales Objekt, nicht angenehm, nicht unangenehm wahrnimmt, man wird nicht verblendet. Wenn man in diesem Zustand ist, wenn man die Lehre von Hütung von den Sinnen verwirklicht hat, was geschieht, wenn er sieht einen angenehmen Objekt? Er kann selbst entscheiden, er entscheidet ihn, er erfährt ihr es angenehm oder es als unangenehm oder als neutral. Sein Geist frei wie ein Adler schwebt er, indem er die sechs Ozeane überquert hat. Und wie macht man? Lernen wir morgen weiter. Heute, heute haben wir fünf Punkte gelernt. Morgen erklären wir die andere. Angefangen mit Hüten von den Sinnen, das ich noch nicht erklärt habe.